Erster ein dummer Mensch denkt, es gibt keinen Gott. Sie tun schlimme Dinge. Niemand tut Gutes. Zweiter Gott schaut vom Himmel auf die Menschen. Er will sehen, ob jemand klug ist. Er will sehen, ob jemand nach Gott fragt. Dritter, alle Menschen sind vom Weg abgekommen. Sie sind schlecht geworden. Niemand tut Gutes. Nicht ein einziger Mensch. Vierter, wissen die Bösen das nicht? Sie fressen mein Volk wie Brot. Sie rufen Gott nicht an. Fünfter, dort bekommen sie große Angst. Denn Gott ist bei den guten Menschen. Sechster, ihr macht die Pläne der Armen kaputt. Aber Gott ist ihre Hilfe. Siebter, oh, möge Hilfe für Israel vom Berg Zion kommen. Wenn Gott sein Volk rettet, dann wird Jakob sich freuen. Israel wird glücklich sein.